Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, irgendwas klingt hier falsch. Irgendwas rauscht hier und klingt hier. Egal, ich fange mal an. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bereue nicht. Gibt es in eurem Leben Entscheidungen, von denen ihr im Nachhinein sagt, ganz klar sagt, das bereue ich nicht, dass ich das gemacht habe? Wenn auch damals alle dagegen gesprochen haben und wenn auch heute alle dagegen sprechen, ich bereue nicht. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. So, jetzt kann mein Mitarbeiter Hans-Jürgen Wilder reinkommen und hier irgendwas zaubern. Ja, so ist das schön. Vielen Dank. Jetzt klingt alles ganz wunderbar und wir können anfangen. Und am Telefon ist Jana und Jana ist 35 Jahre alt. Jana. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Ja, also es geht um das Thema, ich bereue nichts. Und zwar wird ja immer, also ich habe das vorhin schon gesagt, es ist ein ganz makaberes Thema und zwar war ich vor 15 Jahren Prostituierte. Mhm. Und zwar bereue ich das gar nicht. Ich vergleiche das in dem Sinne, wie soll ich das mal sagen? Also du warst 15 Jahre lang Prostituierte? Ja, ganz genau. Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Bis 34. Bis 34, ja. mit 19 angefangen. Ja, ganz genau. Ja. Und du sagst heute im Nachhinein, diese Zeit bereue ich nicht. Das war ein Teil meines Lebens. Ja, das war ein Teil meines Lebens. Mhm. Ich bereue das in dem Sinne nicht, weil das wird ja immer so ziemlich durch den Dreck gezogen. Mhm. Mhm. Und also das ist alles eine absolute Lüge, wollte ich mal sagen. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Mhm. Und Jana, jetzt muss ich dich auch mal bitten, ja. Heute sind technische Schwierigkeiten angesagt. Bitte schalte deinen Fernseher ganz runter oder dein Radio, die Lautstärke, sonst haben wir gleich eine dicke Rückkopplung und wir können dich nicht gut verstehen. Okay, alles klar. Ja. Was war für dich das Beste an dieser Zeit, wenn du sagst, ich bereue das nicht, 15 Jahre als Prostituierte, als Hure gearbeitet zu haben? Das Beste daran ist, dass man eben viel, also ich habe gern Umgang mit Menschen, mhm. und dass da eben viele Menschen zu mir kommen und das ist ja nicht nur, dass man jetzt das eine macht, man hat ja auch irgendwo ein Gespräch mit den mhm. Menschen. Mhm. Und also das muss ja einfach da sein. Was hast du denn da so an Erkenntnissen oder an wichtigsten Erfahrungen für dich herausgezogen aus dieser Zeit? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe gute Erfahrungen dabei gemacht. Mhm. Ich spreche ja ganz offen darüber, mhm. mit allen, die ich kenne. Ja. Und ich habe da eigentlich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Was war denn die beste Erfahrung, die du gemacht hast in dieser Zeit? Die beste Erfahrung. Das war eigentlich alles gut. Mhm. Rundherum eine Zeit, wo du sagen würdest, die hat mir viel gebracht. Die hat mir viel gebracht, in dem Sinne, dass ich eben in ein anderes Milieu reingerutscht mhm. bin, was eigentlich so, wie soll ich das mal sagen, so schlimm dargestellt wird. Mhm. Also entweder ich habe es da gut erwischt, also das ist wirklich, wie soll ich das mal sagen? Du brichst eine Lanze für den Beruf der Prostituierten. Ja. Höre ich jetzt daraus. Ja. Wieso bist du ausgestiegen jetzt nach 15 Jahren? Ja, weil ich jetzt verheiratet bin. Mhm. Deswegen. Hat dein Mann, hast du ihn kennengelernt, während du noch gearbeitet hast? Ja, den habe ich während der Zeit kennengelernt. War es ein Kunde von dir? Nee, das ist kein Kunde von dir. Hast du es ihm dann ziemlich am Anfang auch gestanden oder gesagt oder offen dargelegt, was du arbeitest? Ja, ich habe ihm das gleich gesagt. Also wir haben uns kennengelernt. Mhm. Ich war da im Hotel was trinken. Mhm. Und das sah er eben auch. Und wie hat er denn reagiert, als du ihm das gesagt hast? Er war ganz angetan davon. Er war angetan davon. Das ist ein ungewöhnlicher Mann. Also mancher Mann wäre ja unter Umständen laufen gegangen. Na gut, du hast Glück gehabt. Ich gratuliere dazu. 15 Jahre als Prostituierte gearbeitet. Was hat das mit deiner Sexualität gemacht? Wenn überhaupt. Also Sexualität war dabei, würde ich mal sagen. Davon gehe ich mal aus, wenn du mit Männern schläfst. Natürlich ist Sexualität dabei, Lust. Hast du Lust empfunden während deiner Arbeit? Ja, natürlich. Hast du auch während deiner Arbeit Orgasmen, die Mehrzahl von Orgasmen erlebt? Ja. Ich war ja, wie soll ich das mal sagen, also ich habe ja ziemlich jung angefangen, also ich habe nicht mit 15 angefangen oder was, ne, also das ist ziemlich sehr verwerflich, aber jetzt mit 19, ich habe das auch für mich frei entschieden, deswegen habe ich damit auch keine Probleme. War das denn für dich so, Jana, dass du deine private Sexualität durchaus trennen konntest von der beruflichen Sexualität? Ja, das kann ich durchaus trennen. Hattest du denn während dieser Zeit auch feste Beziehungen? Ja, also eine feste Beziehung. Und jetzt die zweite Beziehung. Jetzt halt den Ehemann. Ja. Also, ein ganz klares Bekenntnis und du sagst, ich bereue das nicht. Und ich schäme mich auch nicht für diese Zeit. Nee, ich schäme mich nicht für die Zeit. Es ist so, dass die Leute, die ich da auf der Straße sehe, also die sind zu mir gekommen, die treffe ich dann natürlich auch auf der Straße. Das die ist Männer. Ganz klar. Ja, weil ich verstecke mich ja nicht, also ich gehe ja ganz normal einkaufen und alles. Und also die gehen dann eben mal zufällig da lang, ne? Und die drehen sich dann halt weg. Also die sprechen dich jetzt nicht noch an und sagen, hier Jana, wollen wir nicht mal eine schnelle Nummer schieben? Nee, weil die sind ja gerade mit ihren Frauen. Ach, die sind mit aber du machst das hoffentlich auch ganz dezent und guckst dann auch weg. Und grüßt mich also oder so. Ich guck erst mal hin und guck, ob er mit mir etwas reden will. Ne? Und wenn er es nicht will, dann... Wie schräg. Dann triffst du die ehemaligen Freier mit ihren Ehefrauen, und wenn die mit ihren Kindern unterwegs sind, ne? Ja. Abgefahren. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir für deine Ehe und für deinen jetzigen Lebensabschnitt viel Glück. Alles Gute. Ja. Tschüss, ja. Jana. Ja, tschüss. Unser Thema heute Nacht. Das Thema heißt, ich bereue nicht. Welche Entscheidungen gab es in eurem Leben, große Entscheidungen vielleicht, wo ihr euch damals den Kopf zerbrochen habt und ihr wusstet überhaupt nicht, was ihr machen sollt und habt vielleicht sogar wieder den Rat von anderen Leuten oder vielleicht sogar wieder den Rat eurer besten Freundin, eures besten Freundes, entschieden, ich mache das so. Und bis heute sagt ihr, es war richtig. Und wenn die ganze Welt dagegen war oder noch immer dagegen ist, ich finde richtig, dass ich das damals so gemacht habe. Ich bereue nicht. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Marcel ist jetzt dran und der ist 24. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo. Ja, du, das ist natürlich ganz passend dein Thema heute, weil es hat so ein richtiges Intrigenspiel zwischen mir und guten Freunden gegeben, weißt du? Pass auf, vor langer Zeit wurde ich mal von sehr guten Freunden, eine sehr gute Freundschaft eigentlich, auf übelste Art und Weise in die Pfanne gehauen. Und daraufhin habe ich halt eben Rache geschworen. Meine Rache war darauf hinaus, ich hatte von zwei Freunden, hatte ich mal einen Schlüssel anvertraut gekriegt. Wie bist du denn, eins nach dem anderen, wie bist du denn in die Pfanne gehauen worden? Was war der Anlass? Ja, wie bin ich in die Pfanne gehauen worden? Ja, man hat mir was unterstellen wollen, eine kriminelle Art, die ich da zu dem Zeitpunkt wirklich nicht begangen hatte. Was heißt kriminelle Art? Ja, man wollte mich da zu halt eben, anzeigen halt eben, oder beziehungsweise vor die Karren pissen, sag ich mal, dass ich dort... In einer Freizeitgestaltung da eingebrochen haben sollte und soll dort etliche Sachen rausgezogen haben, soll auch Geld hintergangen haben und so aus Geldkassetten geklaut haben. Und also so, man bezichtigte dich eines Einbruches. Ja, genau. Und du warst es nicht? Ich hab's nicht getan. Du hast es nicht getan? Auf keinen Fall, nein. Und das kam halt eben von Freunden, von denen ich das hätte nie gerechnet, nie. Und daraufhin habe ich dann halt eben gedacht, okay, wenn ihr das so wollt, kriegt ihr einen Krieg, den ihr nie begreifen werdet. Dann habe ich losgelegt halt eben, indem ich dann halt eben von diesen zwei Freunden halt eben die Schlüssel mal damals gekriegt habe von ihren Wohnungen, die sie mir anvertraut haben, wenn die mal in Urlaub fahren, dass ich mich um deren ihre Tiere kümmern kann und Pflanzen kümmern kann. Also waren es hauptsächlich diese beiden Freunde, die dafür verantwortlich waren? Genau. Und da habe ich mir dann halt eben gedacht, ja okay, dann mache ich das jetzt mal, jetzt drehe ich den ganzen Spieß um. Hab dann halt eben Kontakt geknüpft, wie soll ich den Kontakt nennen? Ja, ich habe es einer Kollegin vorhin auch gesagt, Kontakt in die Unterwelt geknüpft, sag ich mal. habe dort andere Leute das machen lassen, habe denen Geld dafür geboten, habe denen das Geld auch gezahlt und die sind dann in die Wohnung gegangen mit den Schlüssel und haben dort die Wohnung ein bisschen verwüstet. Die haben nichts entwendet. Ich habe denen ausdrücklich gesagt... Was heißt denn ein bisschen verwüstet? Heißt ein bisschen verwüstet, verwüstet? Ja, so ein Baseballschläger um alles kurz und klein geschlagen. Teure Anlagen, teure Fernseher und der eine hat das sogar auf Videokamera festgehalten und ich habe mir das zu Hause angeguckt und habe es wirklich genossen, so krass es auch klingt, Jürgen, aber ich habe es genossen. Wie ging die Geschichte weiter? Und ja, dann das zweite war längst noch nicht alles. Nein, nein, wir haben dann noch die Autos, wir haben uns dann noch an die Autos rangemacht. Die eine fuhr zum Beispiel einen schönen dicken 5er BMW, haben wir erstmal schön die Reifen zerstochen, da habe ich persönlich auch mitgemacht. Und bei dem anderen haben wir dann so Lenkrad abgerissen, Radio zerstört und er hatte sich gerade eine neue Anlage gekauft, hinten schön Boxenteller, riesige Bassteller und so, mal ein bisschen zerstochert und ja, und glücklicherweise sind die da irgendwie, warum immer auch nie so ganz hintergekommen und haben damit nicht gerechnet, dass ich da was mit zu tun habe. Und das waren also die beiden Aktionen? Oder ja, also hören wir jetzt noch eine Aktion? Nur die beiden Aktionen. Also es läuft sogar jetzt heute sogar immer noch ein paar Intrigenspiele, sag ich mal. Aber du bist auch sehr hysterisch. Und völlig durchgeknallt, finde ich das. Ja, jetzt sag mir mal nochmal, sag mal den Anfang. Also die haben dich da eines Einbruches bezichtigt. Ist denn da rausgekommen, wer diesen Einbruch vollzogen hat? Nö. Nö. Nee, ist nicht rausgekommen. Hattest du Kontakt? Hast, du hast recht damit. Du hast recht damit. Stopp, ich will das, sonst verstehe ich das nicht richtig. Ja. Hattest du Kontakt damals wegen dieser Vermutung, Anschuldigung, auch mit der Polizei? Nein, das auf keinen Fall. Ach, soweit. Die haben das nur dir gegenüber geäußert. Die haben sich also nicht an die Polizei gewandt und dich deshalb in Schwierigkeiten verstrickt. Doch, die haben sich schon an die Polizei gewandt. Doch, das haben die schon. Das haben die schon damals gemacht. Ja klar, aber ich konnte definitiv nachweisen, dass ich es nicht war. Die haben also deinen Namen auch bei der Polizei genannt? Die haben meinen Namen bei der Polizei genannt, aber ich habe einen guten Rechtsanwalt. Und man konnte dir nichts nachweisen? Man konnte mir nichts nachweisen, nein. So, nun erkläre mir mal bitte, nun hätte man ja sagen können, das ist eine üble Sache, was da gelaufen ist, immer vorausgesetzt, dass du es wirklich nicht warst, was ich natürlich nicht weiß, keiner weiß von den Leuten, die jetzt zuhören. Woher kommt denn diese wirklich kriminelle Energie, Leuten so einen Schaden zuzufügen? Ja, Jung, das frage ich mich selber auch. Das frage ich mich selber auch. In mir sind plötzlich solche Hassgefühle aufgekommen, dass ich dann ja zu irgendwelchen Sachen machen muss. Mir gehen natürlich auch andere Sachen noch durch den Kopf, das aber das ja, war einfach alles zu harmlos. Das geht ja ein bisschen, das ist ja schon pervers, wenn du so etwas auch noch filmen lässt und dir das hinterher dann anguckst, wie Leute aus der Unterwelt die Wohnungen deiner Freunde kaputt schlagen. Was hast du denen eigentlich gezahlt, diesen Leuten aus der Unterwelt? Also es waren drei Leute, ich habe denen wohl 200 Mark dafür gegeben. Und das Geld... Ja gut, habe ich auch nicht ganz legal, sag ich mal, irgendwie jetzt besorgt. Ich habe das Sparbuch von meiner Mutter geplündert und weiß auch die Geheimzahl. Und dafür wurde ich auch, das haben meine Eltern mitgekriegt, das habe ich meinen Eltern auch zugegeben. Und also, du bist ja wirklich völlig durchgeknallt. Ja, hast du recht, Jürgen, da hast du recht. Weißt du, was ich dir eigentlich wünsche? Nein, nicht eigentlich, ich wünsche dir eine dicke Anzeige an den Hals, dass du jetzt erkannt wirst, hier über unsere Sendung. Ne? Dass diejenigen, um die es da geht, dass die vielleicht heute Abend zufällig zuhören und deine Stimme erkennen, damit du dafür büßt, was du da gemacht hast. Ich kann deinen Zorn verstehen, damals, als die dir da was anhängen wollten. Ja. Aber so geht es nicht, die Sachen zu reden. Aber ich weiß nicht, guck mal, es gibt dann Situationen, weißt du, ich habe einen guten Ruf gehabt. Und diesen Ruf, den haben sie mir halt eben versaut, weil es gibt heute noch Leute, die... Ja, jetzt hast du... Jetzt hast du einen... mit dem Einbruch was zu tun gehabt. Ja, Marcel, jetzt hast du einen Ruf, der ist so beschissen, den kriegst du wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hin. Spätestens jetzt, nachdem du das hier nur auch in groß und breit in aller Öffentlichkeit erzählt hast. Ja. Das läuft, du sagtest gerade, dass eine Anmerkung war, dass es bis heute sogar noch läuft. Wie lange ist das denn vorher jetzt schon? Ach, das ist gerade mal 3 Monate her. Ach so. Und du hackst jetzt auch noch irgendwas aus gegen diese Männer? Ja, nicht mehr so ganz krass, sag ich mal. Also ich sag jetzt mal, ich ziehe die jetzt ein bisschen so in den Dreck rein. Ich ziehe über die her und so und spioniere die so ein bisschen aus und so, was die so machen und so. Und denen sind auch in letzter Zeit ziemlich peinliche Sachen passiert und so. Und die hänge ich natürlich dann an die große Glocke. Du findest aber im Prinzip auch das, was ich gerade gesagt habe, dass du durchgeknallt und hysterisch bist. Ja, wenn du das so siehst, dann wird das wohl so stimmen, denke ich mal. Ne? Also ich denke mal, du bist nicht der Einzige, der das jetzt so denkt über mich, ne? Das, davon gehe ich jetzt auch aus, ja. Hast du das überhaupt jemandem schon mal erzählt, was du da alles machst, außer deinen Freunden in der Unterwelt? Ja, natürlich, klar. Natürlich, klar. Ja, hast du denn nicht Angst, dass du, mein Gott, was wird dir drohen? Wenn... Was ist das? Kenn ich nicht. Kennst du nicht, ja. Naja, also wenn du im Das Einzige, was ich Angst habe, ist elendig zu krepieren. Mhm. Aber sonst habe ich vor nichts und niemanden Angst. Also auch keine, nicht Angst vor einer Anzeige, den Konsequenzen? Ja, direkt Angst, also ich... Es wäre schon übel, ne? Also, Also Marcel, ich appelliere jetzt an deine Vernunft, dass du die ganzen Aktionen, die vielleicht jetzt noch da in der Schublade liegen, unterbindest und unterlässt. Mehr kann ich von dieser Stelle aus nicht machen. Ja, ich werde auf gar keinen Fall jetzt nochmal irgendwie die Leute da rumschicken. Also mit denen habe ich im Moment auch keinen Kontakt. Okay. Mehr. Also ich appelliere und ich wünsche dennoch, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst. Das liegt mir außerhalb meiner Befugnis. Ja, vielleicht ziehe ich ja auch die Leute zur Rechenschaft, denen ich das angetan habe. Ja. Kann ja auch sein. Genau. Ich meine, das kommt ja auch dasselbe bei heraus, ne? Also, und die Überschrift unserer Sendung heißt, ich bereue nicht und du bereust das offensichtlich nicht, ne? Was Nö. Du gemacht hast, ne? Nö. Das Noch war Marcel. Nicht zumindest. Was? Noch nicht. Noch vielleicht. Nicht. Vielleicht bereue ich es ja eines Tages. Ich weiß es nicht. Ich würde es dir wünschen. Marcel, jetzt beenden wir das Gespräch. Okay. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Andrea. Andrea ist 37 Jahre alt. Ja, hier ist Andrea. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bereue nicht. Ja, ich bereue nicht, dass ich mich im April von meiner Familie getrennt habe. Das heißt von meinem Mann und von meinen drei Kindern. Von drei Kindern? Ja. Wie alt sind die Kinder? 6, 7 und 11 Jahre alt. Warum hast du dich getrennt von deiner Familie? Ich habe mich getrennt als logische Folgerung von jahrelangen Schwierigkeiten, die wir hatten, auch vor allem in sexueller Hinsicht. Und der Anstoß war dann einfach, dass ich einen anderen Mann kennengelernt habe. Mhm. Ist dir diese Trennung leicht gefallen? Letztendlich dann? Also in dem Moment schon. Im Nachhinein denkt man natürlich über vieles nach. Nun ist das ja eine große Sache, den Ehemann und die Familie, drei Kinder, die auch noch so klein sind, zu verlassen. Wie lange hast du da mit dir gerungen und gehadert, ob du das tun sollst? Das ging über Jahre. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viel es waren. Es waren sicherlich 6 Jahre. Ne? 6 Jahre. Das heißt also von Geburt quasi an des jüngsten Kindes. Ja. Ungefähr, ja. Weil du mit der Ehe, mit deinem Mann und eben auch der Sexualität nicht zufrieden warst. Ja. War es denn nur in Anführungszeichen, das will ich nicht gering schätzen, die Sexualität oder hattet ihr sonst auch große Probleme? Wir hatten auch ansonsten schon viele Probleme, ja. Unsere Ehe bestand eigentlich von Anfang an nur aus Streits, wo man dann irgendwann angefangen hat, damit zu leben, weil die Kinder eben da waren, ne? Wenn die Ehe so schlecht war, wieso ist es dann überhaupt zu drei Kindern gekommen? Das ist eben die große Frage. Ne? Das erste kam halt so, das zweite war von beiden gewollt. Mhm. Ne? Und man dachte sich, wir sind jetzt eben zusammen und wir bauen jetzt unser Leben auf und wir versuchen das. Ne? Mhm. Und es gehörten einfach zwei auf jeden Fall dazu. Zwei Kinder. Mhm. Ja. Und dann hat das Ganze so eine Eigendynamik bekommen. Ja. Mhm. Wie lange hattest du dann ein Verhältnis parallel zu deiner Ehe? Ich habe die Ehe eigentlich mit dem Verhältnis beendet. Also im April sagst du, hast du dich getrennt und du hattest dann auch kurz vorher, wirklich ganz kurz vorher, erst deinen neuen Freund kennengelernt. Ja. Mhm. Und du würdest heute sagen, obwohl ich höre ja doch so eine Skepsis aus dir heraus. Würdest du denn ganz klar sagen, ich bereue das nicht? Ja. Mhm. Es ist natürlich sehr schwierig mit den Kindern. Ich sehe die Kinder regelmäßig. Mhm. Sie sind also regelmäßig bei mir. Ich wohne 15 Kilometer von denen weg jetzt. Mhm. Ne, habe meine eigene Wohnung. Mhm. Ne? Du lebst aber nicht mit dem neuen Freund zusammen? Nein. Mhm. Aber bist mit ihm noch zusammen? Ja. Mhm. Und ich wundere mich immer darüber, dass das so gut klappt mit den Kindern. Die sind da eben, wir haben vorher auf dem Dorf gemeinsam gelebt, da leben die noch immer. Mein Mann hat die Möglichkeiten eben dieses Haus zu halten, was wir da haben. Die Kinder können da weiter zur Schule gehen, haben ihre Freunde und sie fühlen sich da wohl. Wer kümmert sich um die Kinder? Mein Mann und eine Haushälterin. Eine Haushälterin, also das heißt finanziell ist das abgepolstert alles. Wie hast du das deinen Kindern erklärt, so eine schlagartige Entscheidung? Für sie schlagartig wahrscheinlich. Ja, also ich habe ihnen gesagt, dass ich, dass der Papa und ich, wir verstehen uns halt einfach nicht mehr so gut und wir können nicht mehr so gut zusammenleben. Deswegen ziehe ich in die nächstgrößere Stadt und fange auch an, wieder zu arbeiten. Und aus diesem Grunde können sie auch nicht bei mir leben. So habe ich ihnen das erklärt. Ne? Und die haben das so hingenommen? Ja. Also es war der glückliche Umstand, diese endgültige Trennung fand dann im Sommer statt und mein Mann war mit den Kindern ganz alleine 3 Wochen im Urlaub. Und die Kinder hatten die Gelegenheit, sich auf ihren Vater einzustellen. Ne? Und das hat allen sehr gut getan. Als sie dann alle wiederkamen, bin ich weg gewesen. Das habe ich ihnen zwar vorher gesagt, wenn ihr wiederkommt, bin ich nicht mehr da. Man hätte es ja auch die Möglichkeit gegeben, du trennst dich von deinem Mann, aber die Kinder bleiben bei dir. Warum hast du dich nicht dafür entschieden? Oder ihr euch nicht dafür entschieden? Wir haben uns deshalb nicht dafür entschieden, weil mein Mann in den ganzen vergangenen Jahren in seinem Beruf aufgestiegen ist, Karriere gemacht hat, ein Geschäft eröffnet hat und wir immer gesagt haben, wenn er das geschafft hat, dann mache ich noch mal eine Ausbildung. Also du wolltest jetzt deine Chance auch haben und nicht behindert werden durch die Kinder. Ganz genau. Klingt aber auch ein bisschen herzlos. Ne? Ja, aber... Weil die Kinder haben ja denn tagsüber auch nichts von ihrem Vater, wenn der dick im Geschäft ist. Also die sind nur mit der Haushälterin zusammen. Also der Vater kommt in der Regel mittags nach Hause. Mhm. Er versucht sich das so einzurichten, dass er wirklich für die Kinder da ist. Und ich selber bin erstaunt, wenn ich sehe, 11 Jahre bin ich alleine für die Kinder da gewesen. Plötzlich kann er das auch, was er die ganzen 11 Jahre nie geschafft hat. Ne? Und ich sehe es wirklich jetzt seit einem halben Jahr, er ist fürsorglich für die Kinder da. Ne? Ist dein Mann denn nicht aus allen Wolken gefallen, als du im April ihm das mitgeteilt hast, hier, ich habe einen neuen Freund und will euch verlassen? Wir hatten schon mal 2 Jahre vorher diese Phase, wo wir uns getrennt haben, weil unsere Beziehung einfach am Ende war. Da war kein anderer Mann im Spiel. Also da waren schon Warnsignale. Die waren schon da. Auf jeden Fall. Wie lange wart ihr eigentlich überhaupt so zusammen? Von Kennenlernen jetzt bis zur Trennung? 14 Jahre. Hattest du in der ganzen Zeit kein Verhältnis mit einem anderen Mann? Also ich nicht unbedingt, also ein Verhältnis nicht. Ich habe schon auch andere Gelegenheiten wahrgenommen. Also Sex ein großer Knackpunkt war in unserer Beziehung auch war, dass einerseits er sehr spezielle sexuelle Vorlieben hat. Das hat er mir eröffnet kurz nach der Geburt des letzten Kindes. Mhm. Er liebt es sehr, in Frauenkleidern mit mir zusammen zu sein. Das hat er dir gesagt, nach so vielen Jahren erst? Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Knaller, ne? Ja, das war sehr ein Knaller. Und ich habe versucht, 6 Jahre lang eben damit klarzukommen. Hat er das vorher heimlich gemacht, alles? Hat er sich heimlich als Frau angezogen, wenn du nicht da warst? Vermutlich ja, ne? Ja. Und das hast du nie bemerkt? Du bist ihm da nie auf die Schliche gekommen? Nee. Ich vermute, dass dich das sehr befremdet hat, oder? Ja. Als du es dann gehört hast. Ja. Habt ihr denn diese Sexualität auch praktiziert? Ja. Praktiziert? Ja. Das heißt, ihr habt miteinander geschlafen, wenn er in Frauenkleidern? Ja. Ja. Was für eine Erinnerung hast du daran? Ich weiß, dass ich mich immer sehr, sehr überwinden musste, so mit ihm zusammen zu sein dann. dass das auch schon zum Teil Gefallen gemacht hat, weil es war eben eine besondere Art von Sexualität und nicht das Normale, ne? Mhm. Aber dass ich, es war einfach immer eine Überwindung, ne? Und ich habe immer so gedacht, also entweder möchte ich einen Mann im Bett haben, oder es ist dann halt eben eine Frau. Mhm. Und bei mir kam dann auch nach 2 Jahren oder so die Phase, dass ich mich sehr stark in eine Frau verliebt habe und so weit kam, dass ich dann gedacht habe, ich will mit Männern überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Lass mich doch bitte nochmal nachhaken, als er dir dieses damals eröffnet hat, mit den Frauenkleidern, dass er auf Frauenkleider steht und dass er Sex mit dir haben will in Frauenkleidern. Ja. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Ihr beide liegt im Bett, du bist nackt ausgezogen und wie sieht er denn aus? Hat er dann einen Rock an? Ich kann dir das erzählen. Das war vor 6 Jahren, kurz nach meinem Geburtstag. Ich glaube, eine Woche danach. Das war dann auch ziemlich heftig, weil dieser Geburtstag fiel auch irgendwie tierisch ins Wasser. Und dann waren wir so zusammen und wollten eigentlich so zusammen schlafen. Mhm. Und dann sagt er, pass auf, ich muss dir was erzählen. Ich muss mal eben weg. Und dann ging er kurz weg und dann kam er nach einer kurzen Zeit wieder und hatte ein Abendkleid in Rosa mit Rüschen und so an und hat gesagt, so, das ist das, was ich will. So will ich jetzt mit dir zusammen sein. Und für mich war es ein absoluter Schock. Dann hat er das Abend, ich muss dich jetzt so detailliert fragen, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dann hat er das Abendkleid hochgekrempelt, er hatte keine Unterhose drunter an und hat mit dir schlafen wollen. Ja. So in etwa? Ja. Das ist ja abgefahren. Ja. Und hast du da beim ersten Mal mit dem geschlafen, so? Nee. Nee, und Du hast auch diese Abendkleider bei euch nie entdeckt, die muss er ja sehr gut versteckt haben. Die hat er versteckt, ja. Damals hat er die versteckt, mittlerweile ist es halt so, dass er, weiß ich nicht, 15 Stück oder davon hat, ne? Lebt er das nur zu Hause aus oder geht er auch auf die Rolle? Nein, er lebt es nur zu Hause aus. Ich habe immer so das Bedürfnis gehabt, so dann irgendwann, ich habe dann auch alles Mögliche versucht. Ich bin zur Eheberatung gegangen und habe gesagt, komm da mit her und so, ne? Dann habe ich gesagt, pass auf, es gibt in größeren Städten, da gibt es Selbsthilfegruppen, ne? Vielleicht hast du da kein Problem, aber ich habe ein Problem damit und deswegen haben wir das gemeinsam und deswegen müssen wir irgendwas tun, ne? Und also Andrea, nachdem was du mir jetzt erzählt hast, kann ich das, was die Ehe betrifft, kann ich deine Entscheidung sehr gut nachvollziehen, wenn man nicht so gestrickt ist und wenn die Liebe Schaden schon genommen hatte. Was die Kinder betrifft, darüber will ich hier kein Urteil fällen, das hast du sicher auch gut bedacht, wie du dich entscheidest. Du sagst heute, ich bereue nicht. Nein. Und hast dann auch so entsprechend zu meinem Thema heute hier angerufen. Mhm. Ich wünsche dir für deinen neuen Lebensabschnitt alles Gute. Ja. Und ein gutes weiteres Verhältnis zu deinen Kindern. Ja, das hoffe ich auch. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Ich begrüße herzlich Michael. Michael ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Michael. Ja, es geht darum, dass ich mal einen Kumpel hatte, mit dem bin ich im Heim groß geworden. Und es ging darum, dass ich den dann bei uns, ich wohne in Wilhelmshaven, dann wieder getroffen habe durch Zufall und dann sind wir auch wieder so zusammengekommen, so hier kumpelmäßig so und ich bin verheiratet, ne? Der ist verheiratet? Ne, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja, genau. Und dann fing das damit an, so dass ich mit ihnen dann so halt wieder Kontakt aufgenommen habe. Dann haben wir uns öfters getroffen, dann waren wir bei ihm, er bei mir und so und dann hat er so Storys erzählt, halt so, die schon eh unglaubwürdig waren. Ja, und dann hat er ihn halt so gefragt, ich hatte ein Autoradio liegen, ob ich das ihm leihen könnte, er müsse nach Bremerhaven hin und so, dann kam er wieder, ja, meinte, ihm hätten sie das Radio geklaut. Ja, und so, dann war das dann so ein paar Tage später, da haben wir, sind wir dann bei uns durch die Geschäftsstraße gegangen, bei einem Verkaufsgeschäft, und da habe ich das Radio getroffen, dann wieder, da lag das dann ins Schaufenster. Dann meinte ich so, ja, hier, guck mal, das ist noch mein Radio. Und ich meine, nö, kann ja nicht sein, das ist ja in Bremerhaven geklaut worden. Ich soll das mal reingehen, ob das mein Radio ist, so, ob das da irgendwie verkauft worden ist. Dann meinte er so, nö, da muss ich ja nicht rein und bla bla, wollte da von abweichen. So, ne? Ja, dann glaubte ich ihn halt auch schon nicht mehr so richtig so. Und ja, wie gesagt, so, dann hatten wir dann mal ein Portemonnaie bei ihm verloren, ne? Also das Portemonnaie von meiner Frau, besser gesagt. Ja. Ja, und dann haben wir gefragt, so, ob er das gefunden hätte. Ich meine, ja, nee, das wäre hier nicht, ne? Wie viel Geld war in dem Portemonnaie? 100 Mark, ne? 100 Mark, mhm. Ja, und aber da muss das Misstrauen doch schon spätestens an der Stelle groß gewesen sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und, was ist denn dann passiert, dass du sagst, ich bereue das nicht? Nee, den haben wir in den Knast gebracht, so. Mhm. Der sitzt jetzt in U-Haft. Seit fast ein halbes Jahr ungefähr, noch nicht also, ganz so. Du hast ihn angezeigt? Ja klar, wir haben den so angezeigt wegen, konkret? Also insgesamt wegen Portemonnaie-Diebstahl, mhm. Radio-Diebstahl, mhm. Bankverbindung, der hat unsere Bankverbindung angegeben, der hat auf falschen Namen hat er Premiere bestellt, mhm. Das haben wir angezeigt, dann hat er Autos ausgeliehen von Autohäusern, hat mhm. die dann abgeschoben nach Polen, das haben wir angezeigt, mhm. Dann hat er auch Versandhäuser und hat er Elektrogeräte bestellt, also Fernsehanlagen und so weiter. Das hat er dann vertickt, das haben wir angezeigt mhm. und noch so andere Betrügereien. Also er hat so richtig Dreck am Stecken. Ja, genau. Mhm. Und war das ein alter Kumpel von dir, kein großartiger Freund? Ja, das war eigentlich mein Bester. Und das war damals dein bester Freund? Ja, genau. Mhm. Ich bin dann halt wieder nach Wilhelmshaven gezogen, eher nach Oldenburg mhm. und dadurch ist das dann auseinandergegangen. Hat dir das Überwindung gekostet, ihn anzuzeigen? Ja klar, irgendwo schon, weil das ein guter Kumpel ist und weil ich überhaupt eigentlich Kumpels nicht anzeige. So hast du ihn denn gewarnt? Hast du ihm gesagt, hier pass auf, wenn du dich nicht änderst, dann werde ich diesen Schritt gehen? Ja, ich habe ihm gesagt, so, dass ich das eine Scheiße finde, so was er da abzieht, so gerade wegen dem Radio und so. Ich habe gesagt, so das warst du, so und er hat das abgestritten. Mhm. Und da wollte ich schon die Freundschaft kündigen, so und dann habe ich gesagt, so soll ich das Radio wieder und ne? Mhm. Und halt die anderen Sachen konnte ich dann ja nicht beweisen. So. Nee, hast du ihm denn konkret angedroht, dass du zur Polizei gehen willst, wenn nicht das und das passiert? Ja, das habe ich dann gemacht. Ja. Ich habe gesagt, so hier wegen dem Radio und so, das war ja eigentlich nur wegen dem Radio. Mhm. So. Hat nichts genutzt? Ne, hat nichts genutzt. Mhm. Und halt ja. Hatten wir ihn angezeigt, da war er dann in Hamburg. Mhm. Da haben sie ihn dann wohl angeschrieben, dass mhm. er eine Aussage machen sollte. Also jetzt sitzt er in U-Haft im Moment? Ja, momentan mhm. ja. Und es wird zu einer Verhandlung kommen und dann werdet ihr aussagen müssen? Ja, garantiert, ja. Und dann wirst du ihm gegenüber sitzen und ihm auch in die Augen sehen? Müssen. Ja, das kann aber sein, dass ich ihn dann so den Hals umdrehen werde, ne? Dass du ihm den Hals umdrehst? Ja, klar. Mhm, weil wir hatten ein Viertelhaus gehabt zur Miete mhm. und da war ich unterwegs mit einem Bekannten von mir. Mhm. Und da ist der da hingefahren über Nacht und hat bei uns wohl geklingelt. Meine Frau wollte wohl die Tür aufmachen, hat ihn gesehen, hat die Tür wieder zugemacht. Das war eine Glastür. Mhm. Also die hat er dann eingetreten, kam nicht durch, weil das Sicherheitsglas war. Mhm. Ne? Und hat dann aber rumgeschrien, so von wegen, wenn wir die Anzeigen nicht zurücknehmen, dann will er sie, also meine Frau, umbringen. Ne? Mhm. Daraufhin haben wir ihn ja nochmal angezeigt. Mhm. Hast du Angst vor ihm? Ich nicht so. Ich bin ihm körperlich auf jeden Fall überlegen. Mhm. Daher nicht nur. Ich habe so einigermaßen Angst, dass er meine Frau dann was antut. Mhm. Also ihr habt ihn angezeigt, die Sache läuft und es könnte doch eine heftige Strafe eventuell rauskommen. Ne? Ja, bei der Fülle der Delikte. Ja, genau. Und die Polizei, die meinte auch so, dass die mit der Staatsanwaltschaft gesprochen haben mhm. und dass die, weil er jetzt in U-Haft sitzt und Hausdurchsuchung, da haben sie ja das Portemonnaie gefunden mhm. und ja, andere Sachen, mhm. die von Verkäufern waren. Mhm. Also es spricht dann auch, die Beweise sprechen dann auch gegen ihn. Ja, du sagst auch ganz klar, auch jetzt, nachdem du das alles bedacht hast, ich bereue das nicht, dass ich das gemacht habe. Ja, genau. Das war die richtige Entscheidung. Ja, das war auch die richtige, mhm. finde ich auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Anruf, Michael. Okay. Tschüss. Ciao. 1.34 Uhr. Jetzt machen wir Pause. Wieder eine Minute rum, 1.35 Uhr, 3 Sekunden. Hier ist Radio 1 live für der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow, der Live-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Ich bereue nicht. Über welche Entscheidung schreibt ihr in eurem Leben, wenn ihr also Revue passieren lasst, schreibt ihr ganz dick drüber, ich bereue es nicht. Und wenn die ganze Welt dagegen quatscht oder gequatscht hat, ich bereue das nicht, das ist mein Ding. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0180 5678 111. Und dann will ich euch noch sagen, wo morgen das Domian-Bild-Telefon steht, nämlich in Düsseldorf. Und wo in Düsseldorf? Im Tor 3. Also wenn ihr morgen Nacht in Düsseldorf auf der Rolle seid und in die Nähe des Tores Tor 3 kommt und Bock habt, mit mir zu reden, dann vielleicht auch so über Bildtelefon, damit ich euch sehe. Das geht. Also zwischen 1 Uhr und 2 Uhr live, während die Sendung hier live läuft, steht das Domian-Bildtelefon in Düsseldorf im Tor 3. Thema Ich bereue nicht. Und weiter geht's mit Manuela. Und Manuela ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich herzlich. Hi. Hi. Und zwar bereue ich nicht, dass ich meiner Freundin gesagt habe, dass ich sie liebe. Das ist ja auch ein schöner Satz. Also. Ja, und zwar war es so... Erzähl mir den Hintergrund. Ja, genau. Ja. Meine Freundin und ich haben uns kennengelernt ungefähr vor einem Jahr. Und wir haben beide noch nie Beziehungen mit Frauen gehabt. Mhm. Und sie hatte zu der Zeit einen festen Freund. Mhm. Und am Anfang war es eine ziemlich gute Frauenbeziehung, eben so eine Freundschaft. Und irgendwann habe ich dann... So Busenfreundinnen halt, ne? Ja, genau. Ja. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sich was verändert hatte. Mhm. Und zwar vom Gefühl her, sie lief öfter an und wir haben absolute Mammutgespräche geführt. Das längst, glaube ich, war 6 Stunden an einem Stück. Also verändert hat nicht nur bei dir, sondern auch in ihrem Verhalten. Ja, weil sie rief mich andauernd an. Das war eine Zeit lang fast jeden Tag. Mhm. Und auf jeden Fall, ja, das kam dann, keiner von uns konnte das irgendwie sagen. Mhm. Und raus kam das nur durch einen dummen Zufall. Was kam denn raus und durch welchen Zufall? Ja, das war so, ich habe mich mit ihrem Freund gestritten. Ja. Und der war ziemlich sauer auf meine Freundin eben, dass sie nicht Partei für ihn ergriffen hat. Mhm. Und dann hat er sie beschuldigt und die Beziehung lief auch schon lange nicht mehr so gut und hat ihr so ein paar Sachen in den Kopf geschmissen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das sollte er doch sein lassen, er sollte sie da nicht mit reinziehen, weil es sei eine Sache zwischen uns. Und ja, auf jeden Fall sagt er dann zu mir, guckt mich grimmig an, ja, und seit 4 Wochen schläft sie nicht mehr mit mir. Mhm. Das hatte sie dir nicht erzählt? Nein, er hat mich direkt angesprochen. Und ich so, oh, ups, ne? Ich hab mir schon den Hintergrund gedacht. Ich so, oh Gott, was machst du denn jetzt? Du musst jetzt irgendwas machen. Du hast dir den Hintergrund schon gedacht? Ich wusste schon, worauf das hinausläuft. Mhm. Ich hab das irgendwie gemerkt. Ich meine, bei mir war es auch so, aber bei ihr habe ich es noch mehr gemerkt. Mhm. Ja, und dann bin ich auch zu ihr hingegangen und ich muss mal mit dir reden. Ja, worüber denn? Ich so, du weißt schon, worüber? Nee. Ich so, doch, du weißt, worüber. Mhm. Deine Gefühle haben sich verändert. Ja, das wird aber schon vorbeigehen und so. Ich so, wie, das wird vorbeigehen? Ne? Mhm. So, das geht doch nicht einfach vorbei. Und ja, dann hab ich eben, bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe gesagt, okay, ich gebe es zu, ich glaube, ich bin in dich verliebt. Hast du dann gesagt, ja. Als Erste. Ja. Und darauf dann sie? Ich wurde erstmal rot und guckte auf den Boden. Wie süß. Ja, und dann kam leider ihr Freund und sie musste gehen. Und das war total grausam für mich, weil ich hatte ja keine Antwort erhalten und saß dann da zu Hause auf heißen Kohlen. Und am nächsten Abend schellte bei mir das Telefon und ja, hallo, ich wollte noch mal fragen, ob du das wirklich ernst gemeint hast gestern Abend. Und ich so, ja klar, ich sag doch sowas nicht zum Scherz. Mhm. Ne? Ja, ja, ich weiß das schon total lange, aber ich wusste nicht, wie ich dir das sagen sollte. Hey. Und überhaupt. Hey. Und ich so, ja, ich habe das auch schon lange gemerkt, aber irgendwie war es immer so doof, weil wir waren eigentlich fast nie alleine und... Grandios, stell dir mal vor, sie hätte dieses Gefühl nicht erwidern können. Ja, wenn sie jetzt gesagt hätte, hätte du bist... Ja, wenn sie hätte ja sagen können, du bist meine beste, super tolle Freundin, aber ich bin nicht in dich verliebt, ne? Dann, aber ich habe es irgendwie gemerkt. Ja, man merkt so Sachen. Ja. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge heute? Spannend ist nicht wie Folter. Ihr seid ein Paar, oder was? Nein, nicht mehr. Ach, ja, wie lange wart ihr denn ein Paar? 3 Monate. 3 Monate. Und warum seid ihr jetzt kein Paar mehr? Ja, das Problem war eben ihr Freund. Sie wollte es ihm nicht sagen. Das war so... Ach, das lief dann parallel, eure Beziehung zu dem Freund? Ja. Und sie ist jetzt wieder bei dem Freund? Nein. Auch nicht? Ja, weil das war... Sie wollte es keinem sagen. Mhm. Irgendwie hatte sie Angst, ihre Eltern würden irgendwas Negatives darüber sagen, was ja im Endeffekt auch so ist, weil die haben es jetzt auch erfahren. Und ja, sie hat dann gesagt, es soll keiner erfahren. Und am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja gut, ist in Ordnung. Es war sowieso keine feste Beziehung. Wir waren genauso weiter zusammen wie sonst auch. Aber was ist denn jetzt der Hauptgrund, weswegen ihr euch getrennt habt? Ja, sie ist irgendwann zu ihrem Freund gegangen in der Kurzschlusshandlung und hat es ihm gesagt. Und der hat dann bei mir angerufen und mir total die Vorwürfe gemacht. Und sie hat mich dann nachher nochmal angerufen. Also sie hat mich vorher schon angerufen und mich gewarnt, aber ich fand das hatte zur Folge, dass ihr euch getrennt habt und ja, dass sie sich auch von dem Freund getrennt hat. Sie hat sich vom Freund getrennt, weil sie ihn wohl nicht mehr liebt, wie sie sagt. Aber dann verstehe ich nicht, dann hätte sie doch wieder zu dir zurückkommen können. Sie will auch, aber ich weiß nicht, ob ich das noch machen soll, weil ich bin die Böse bei allen jetzt. Ich habe das heute schon gemerkt, weil ich habe bei ihr zu Hause angerufen. Sie wohnt noch bei den Eltern, deswegen hat sie auch totale Probleme. Und die Mutter war total giftig zu mir am Telefon. Ich sollte nicht mehr anrufen und... Also Manuela, scheißegal, was die Mutter denkt. Wenn die Mutter giftig ist und was die anderen denken, entscheidend ist, ob ihr beiden Mädels euch lieb habt und liebt. Ja, sicher, ist so. Und wenn du sie nach wie vor liebst und sie dich auch, dann spuckt auf die allgemeine Meinung und zieht euer Ding durch. Ja, unbedingt. Weiß ich nicht, das ist nur so schwierig, weil wir wohnen auch nicht gerade nah beieinander. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Ja, wir wohnen in zwei verschiedenen Städten und sie müsste da mit dem Zug eine Stunde lang fahren. Ach, was ist denn eine Stunde für die Liebe? Nichts, gar nichts. Ja, das Beste war, dass sie zu mir gesagt hat, dann kam sie einmal zu mir, das war einen Tag später, nachdem sie es ihrem Freund gesagt hat, und hat gesagt, ja, ich wollte dir sagen, für wen ich mich entschieden habe. Ich habe mich für dich entschieden, weil er hat sie von der Wahl gestellt. Ich so, boah, wie kannst du das machen? Wie nett. Und so. Und also du hast dich, auf jeden Fall sagst du, du bereust es nicht, dass du ihr das damals gesagt hast. Ich finde es auch sehr richtig, dass du es ihr gesagt hast. Dadurch ist es sehr viel ins Rollen gekommen. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass da noch heftig was rollt demnächst bei euch und zwischen euch. Und das wünsche ich dir auch von Herzen. Ja, vielen Dank. Alles Gute, grüß dich von mir. Okay, danke, tschüss. Marie, tschüss. Markus. Mit, ja, hallo Domian. Mit C oder mit K? Mit C. Ja, natürlich. Das sind die eitlen Markus, die mit C sich schreiben. Ach, noch nicht mal. Was bereust du denn nicht? Ja, bereuen. Nicht bereuen. Eigentlich bereue ich schon ein bisschen. Und zwar, ich habe eine Bank beraubt. Du hast eine Bank beraubt? Ich fange jetzt hier so schmackes locker an und jetzt kommt Markus und erzählt mir, dass er ein Bankräuber ist. Ja, was heißt Bankräuber? Nicht direkt mit einer vorgezogenen Pistole, sondern computermäßig, per Kreditkarte. Und zwar, jeder Mensch hat eine Kreditkarte heutzutage. Und Händler haben Online-Geräte, dass er damit bezahlen kann. Und ich habe auch ein Online-Gerät besessen. Warum hast du eins besessen? Bitte? Warum hast du eins besessen? Weil ich auch ein Händler gewesen bin. Du warst auch ein Händler. Ja, jetzt natürlich nicht mehr, gekündigt worden von der Bank. Und wenn du dann mit deiner eigenen Kreditkarte durchziehst, drückst du auf Gutschrift, 6.500 Mark zum Beispiel, dann kriegst du das gut gebucht auf deiner Kreditkarte. Ja, und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und um wie viel Mark hast du die Bank da betrogen? Noch über 2 Millionen. 2 Millionen Mark? Das ist kein Problem. Geht auch heute noch. 2 Millionen Mark? Ja, klar. Das und kannst du die sind ohne weiteres machen, das ist kein Thema, das ist kein Problem. Also das ist jetzt bitte, ihr Lieben zu Hause, die ihr solche Geräte habt, nicht zur Nachahmung empfohlen. Es wird übel enden, wie ich hoffe, dass wir das jetzt gleich hören. Die sind ja auf die Schliche gekommen. Ja, was heißt, sind ja auf die Schliche gekommen? Noch nicht mal. Ich bin zu gierig geworden. Ich bin hingegangen und zwar war das eine große Bank wie eine Stadt, also ist klar, Stadt auf Englisch. Ich habe dort dann 25.000 D-Mark abgeholt. Kein Problem gewesen. Einen Tag später bin ich nochmal hingegangen, habe gesagt, ich brauche 100.000 D-Mark in kleinen Scheinen, 100 Mark. Habe ich gesagt, kein Problem, Personalausweis. Wie viel Geld war denn da schon auf deinem Girokonto? Auf dem Girokonto gar nichts, nur auf dem Kreditkartenkonto. Wie viel hat er drauf? 2 Millionen? Über 2 Millionen. Ja, okay, dann hast du also das zum zweiten Mal abgeholt, das Geld? Ja, wollte ich zumindest, 100.000 Mark in kleinen Scheinchen. Und dann haben die mir schon gesagt, ja, dauert ein bisschen, wir müssen überprüfen. Kommen Sie nach Stunde wieder. Und gesagt, alles klar. Und da habe ich schon sowas geahnt. Da habe ich den WDR angerufen, habe gesagt, ich habe eine Sicherheitslücke im System entdeckt. Und das war zumindest mein Glück, dass ich sowas gesagt habe. Und dann wollten die auch sofort zum Drehen kommen, einen Tag später. Nur dazu ist es nicht mehr gekommen, denn als ich dann dieses Geld nochmal abholen wollte, bin ich empfangen worden. Und dann habe ich einen Tag, war ich dann in der VIP-Lounge bei der Polizei. Ja, und wie ist es weitergegangen? Anzeige, Betrugsanzeige wegen Kreditkartenmissbrauch. Dann saß ich ja in U-Haft für einen Tag bei der Polizei. Dann kam ein Rechtsanwalt. Mhm. Dann habe ich eine Aussage gemacht und mein Glück war es wirklich, dass ich die, also WDR angerufen habe, dass ich mit der Sicherheitslücke, dass die das bestätigen konnte, dass ich das nur vorzeigen wollte und daraufhin ist die ganze Sache dann eingestellt worden. Aber es war ein Trick mit dem WDR, oder was? Nein, es war kein Trick. Ich wollte eigentlich wirklich nur auf diese Sicherheitslücke aufmerksam machen. Also du wolltest nicht diese Bank betrügen, sondern du wolltest der Öffentlichkeit zeigen, wie man das machen kann. Ja. Ja. Und deshalb hast du den WDR eingeschaltet? Ja, und das Bild-Zeitung. Ich war in der Bild-Zeitung drin, ich war in der aktuellen drin, überall fast. Mhm. Und diese ganze Sache, muss man noch sagen, es geht heutzutage noch. Du hast bestimmt auch eine Kreditkarte, gehe ich mal von aus. Mhm. Klar, klar. So, wenn du tanken gehst mit deiner Kreditkarte, was machst du mit dem Beleg? Ich tanke nie mit der Kreditkarte. Ja, okay, ich bin sehr drauf, sage ich jetzt mal. Mhm. Die meisten Leute werfen diesen Beleg weg. Mhm. Auf diesem Beleg ist eine 16-stellige Nummer mit einem Verfalldatum. Mhm. Das brauchst du nur nehmen, die Nummer, zum Gerät hingehen, eingeben, Verfalldatum, tippst du ein, sage ich jetzt mal 6.000 Mark und schon werden die 6.000 Mark auf deinem Konto gut gebucht. Aber müssen doch diese ganzen Banken, der ein oder andere pfiffige Mitarbeiter sitzt doch da auch, die müssen das doch spätestens nach deinem Fall realisiert haben und irgendwelche Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. Ja, Gegenmaßnahmen ist gut. Ich wollte ja das Geld zurückzahlen, zum Beispiel diese 25.000 Mark, die ich abgeholt habe, für die Polizeibeamten zur Bank hingefahren. Weißt du, was die oft gesagt haben? Wir wollen das Geld gar nicht haben. Wir haben diesen Fall, unsere Versicherung jetzt schon reguliert. Wie? Jetzt hast du 25.000 Mark auch noch für die? Nee, die musste ich zwangsweise abgeben, ne? Mhm. Weil ich mich ja sonst bereichert hätte. Aber letztendlich wollte die Bank das Geld gar nicht mehr haben. Das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Die sind sowas von abgesichert, dass die... das ist denen egal. Die Kosten für diese Sicherheit sind wahrscheinlich so hoch, dass das für sie gar nicht lohnt. Die nehmen das in Kauf. Wobei, bei 2 Millionen hörte der Spaß vielleicht auch für so eine große Bank auf, oder? Noch nicht mal. Nicht wenn man mehr. Überlegt, dass da mehrere Milliarden ja pro Tag rübergehen und dass die Banken von diesen Milliarden, sage ich mal, zwischen 1,5 und 2% kassieren an Provision, ist das eigentlich Kleingeld gewesen. Was ist denn dann mit diesen 2 Millionen dann geworden, die auf deinem... wie heißt das auf deinem Dingspunkt? Auf dem Kreditkarten abgebucht das haben. Das ist ja zurückgebucht worden von der Bank. Also das aber ein gutes war, ich habe ja auch Tageszinsen bekommen. Jetzt muss ich nochmal fragen, hast du das wirklich dir von Anfang an so durchdacht und hast gesagt, ich versuche das mal auf die Spitze zu treiben? Oder warst du am Anfang vielleicht doch so ein bisschen in der Versuchung? Nein, es war ein Zufall, das Ganze, dass ich das herausgefunden habe auch. Und da habe ich mir selbst gedacht, das kann gar nicht funktionieren, dass das überhaupt so geht. Ich habe immer gesagt, du kannst nur das zurückbuchen, was du auch zuerst gebucht hattest. Es ist ein richtiger Skandal, ne? Ja. Das kann einem Angst und Bange machen, dass man unter Umständen selbst damit in irgendeiner Weise reingezogen wird, ne? Ja, das geht ruckzuck, das geht ganz schnell. Man kann zum Beispiel heutzutage sagen, jede Eurocard hat ein Minimum-Kreditrahmen von 10.000 Mark. Eine Visa-Card hat ein Minimum-Kreditrahmen von 3.000 Mark. Also wenn man sowas schon weiß, solche Eckdaten, das weißt du als Händler letztendlich, das fällt dir 30 Tage später auf, wenn ich jetzt zum Beispiel 5.000 Mark runtergebucht habe. Hast du gerade am Anfang gesagt, dass du nicht mehr dieses Online-Ding hast? Korrekt. Warum nicht? Die Bank, es ist doch nur alles aufgedeckt worden und wieso hat die Bank das nicht wieder installiert? Ganz einfach. Ich habe, das war die Citibank, sage ich jetzt mal ganz offen. Ja, das haben wir uns alle natürlich schon gedacht. Ja, und ich hatte auch eine Kreditkarte von der Citibank. Und wenn ich keine Kreditkarte von der Citibank gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Weil die Citibank hat Plausibilitätskontrollen gemacht, wohin es gebucht worden ist und so weiter. Und dann haben die das eben festgestellt. Und die haben mir den Kreditkartenvertrag einmal gekündigt und auch den Vertrag für das Online-Gerät wegen Betrug, haben die einfach so geschrieben. Ja, aber ist ja nur Unsinn, es war ja nur kein Betrug. Ne? Nee, aber es ging durch Fernsehen und die Citibank sollte auch was sagen, es war auch im WDR. Die sind jetzt sauer auf dich, dass du die da gelinkt hast. Quasi. Korrekt. Was genau bereust du denn nicht? Ich bereue nicht, dass ich es getan habe. Ich bereue lediglich nur, dass das Ganze durch die Presse gegangen ist und dass man mich jetzt hier eben kennt wie einen bunten Hund in meinem Dorf, sage ich jetzt. Ja, aber das war doch klar, wenn du sowas anzettelst, das hat auch nur Sinn, wenn es richtig groß durch die Presse geht. Ja, natürlich. Das hat mein Rechtsanwalt auch damals gesagt, deswegen haben wir es ja auch gemacht. Und du hast ja sogar den WDR benachrichtigt. Ne? Ja, jetzt stell dir mal vor, du gehst in eine Videothek rein, du willst ein Video leihen, so. Du sagst halt 3,50 Mark, dann sagen sie, ach guck mal, da ist der Betrüger, der kriegt kein Video mehr von uns. Ne? Also sowas bleibt dann hängen, ne? Sowas bleibt dann hängen, der negative Touch. Ne? Aber dass man den Leuten sagen wollte, passt auf, die ganzen Kreditkartensachen, das ist sowas unsicher heutzutage. Umso besser, dass du angerufen hast und uns diese Geschichte erzählt hast. So ist der eine und andere von uns vielleicht jetzt auch ein bisschen sensibilisierter, was die Benutzung von Kreditkarten angeht. Aber bitte nicht nachahmen. Nein, natürlich nicht. Das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das wäre natürlich ganz übel. Markus, danke für deinen Anruf. Keine Ursache. Tschüss. Bis dann, tschüss. Maike, 22 Jahre alt. Hallo. Ja. Maike. Ja, und zwar rufe ich aus folgendem Grunde an, um das vielleicht nur ganz kurz im Vorfeld zu erzählen. Ich bin bei meinen jetzigen Eltern ein Pflegekind, also für meine Pflegeeltern. Und ich habe meine Mutter bis zum 24. September diesen Jahres vorher noch nicht gesehen. Und ich hatte dann durch eine TV-Show die Chance, meine Mutter kennenzulernen. Wie hieß die Show? Arabella. Arabella. Und habe halt meine leibliche Mutter dort halt zum ersten Mal getroffen. Das heißt, die Redaktion hat das arrangiert? Dass ja. Ihr euch, also ich habe es vorher auch probiert, durch meine eigene Initiative, aber dadurch, dass ich nicht die nötigen Informationen hatte, war das leider nicht möglich. Hast du an Arabella geschrieben mit dem Anliegen? Ja. Ja. So, was bereust du denn jetzt nicht? Was ich nicht bereue, vielleicht sollte ich dazu sagen, dass meine Eltern, also sprich meine Pflegeeltern, halt jetzt einen Hals auf mich schieben, auf gut Deutsch gesagt, halt weil ich meine leibliche Mutter kennengelernt habe, weil meine Mutter mich halt im Kindesalter, Säuglingsalter, wie auch immer, misshandelt hat. Und halt weil ich in dieser Sendung halt für die Leute vor dem Fernseher und halt im Publikum die ganze Situation mal geschildert habe und worauf sie letztendlich sauer waren, war halt, dass ich sie als meine Pflegeeltern bezeichnet habe. Dass du den Begriff Pflegeeltern benutzt hast. Richtig. Und erzähl mir mal, du hast dann in der Show von Arabella dann deine leibliche Mutter, die dich als Kleinkind, als Säugling misshandelt hat, kennengelernt. Du bist mit ihr konfrontiert worden. Ja, es war ja auch irgendwo mein eigener Wille. War denn das? Weil es ist halt schon komisch, wenn man beim Jugendamt ist oder beim Vormund und dann mal gesagt bekommt, du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Und da kann ich eigentlich weniger mit anfangen. Ich meine, meine Mutter ist halt meine Pflegemutter. Was war denn da dann in dir los, als du dieser Frau, deiner leiblichen Mutter, gegenüberstandst und das dann noch vor laufenden Kameras und vor Publikum? Ich weiß, sie ist in Tränen ausgebrochen. Sie wusste ja nicht, warum sie da ist. Ach so, sie ist überrascht worden. Ja. Und, du wusstest nur. Du wusstest aber Bescheid, ne? Ja, und als ich halt dann, also man hatte mich erst rausgeholt, dann habe ich ein bisschen die Geschichte erzählt, wie das halt so vonstatten gegangen ist, habe dann die Bühne verlassen, bin hinter die Kulissen, dann kam sie halt raus, damit man sie so langsam auf die Situation vorbereiten konnte. Und dann bin ich wieder rausgekommen und habe sie dann da stehen sehen. Und Was ist da hier passiert im Herz, als du sie gesehen hast? Ich weiß nicht. Also es war schon komisch, weil es ist ja irgendwo meine Mutter. Also ich meine, ohne sie würde ich ja nicht existieren. Hast du auch geweint vor Rührung oder warst du eher... Ja, das sind wir schon an Tränen gelaufen. Klar. Nun ist das ja noch nicht lange her, nicht mal 4 Wochen. Ja, 4 Wochen ist es, ja. Wie ist denn bis jetzt das Verhältnis, wie hat sich das entwickelt zu deiner richtigen Mutter, sage ich jetzt mal? Gar nicht. Gar nicht? Also möchte ich auch nicht, weil ich meine, wie ich ja gerade schon angesprochen habe, was die Kindesmisshandlungen angeht und so, ich meine, okay, es ist viel Zeit vergangen, aber trotzdem kann ich das dieser Frau oder meiner leiblichen Mutter halt nicht verzeihen. Wir wollen das, weil das nicht so direkt zu dem Thema passt, nicht so sehr vertiefen, dennoch interessiert es mich natürlich jetzt. Wie alt warst du, als sie dich misshandelt hat? Im Säuglingsalter. Und was hat sie mit dir gemacht? So genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß halt nur, dass ich Knochenbrüche gehabt habe und... Hat sie sich in der Sendung dazu geäußert, warum sie das gemacht hat? Nein, wollte sie nicht. Du hast gesagt, das ist ein Thema, was nicht vor die Kamera gehört. Ich meine, kann nicht nachvollziehen. Möchte sie denn jetzt zu dir Kontakt haben? Möchte sie, natürlich. Also ich meine, sie hat mir auch gesagt nach der Sendung, dass sie halt schon des Öfteren probiert hätte, den Kontakt herzustellen. Dass aber das Jugendamt jedes Mal gesagt hat, nee, das möchten wir nicht. Und als ich damals halt in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ein Treffen ja, stattfinden lassen wollte, hat das Jugendamt gesagt, dann müssen wir dabei sein. Und ich habe gesagt, ich möchte das Treffen, wenn nur zwischen mir und meiner leiblichen Mutter stattfindet und halt nicht zwischen drei Leuten. Ja, aber du hast es vor Hunderten, vor Millionen vielleicht gehabt, ne? Das Treffen in der Fernsehung. Ja, der gut, vielleicht war es auch irgendwo so die Sicherheit, ja. Ich weiß nicht. Du bist auf jeden Fall auf Distanz, du möchtest keinen näheren Kontakt zu deiner leiblichen Mutter jetzt weiter aufbauen. Nee. Jetzt hast du es dir aber wirklich verscherzt mit deinen Pflegeeltern, weil du Pflegeeltern gesagt hast? Genau. Wirklich das, verscherzt? Das tut mir halt so weh. Wirklich verscherzt? Oder, ja, ich habe seitdem das aufgezeichnet worden ist oder ausgestrahlt worden ist, bis auf einmal mit meinem Vater, also mit meiner Mutter gar nicht mehr telefoniert. Ach. Also meine Mutter meinte, dass Arbeitskollegen gesagt hätten, sie sollte sich das Video nicht angucken, weil sie das doch emotional mitnehmen könnte. Und sie hat gesagt, nein, Mike hat mir alles erzählt und so. Hältst du es denn für möglich, dass jetzt wegen dieses Auftrittes dein Verhältnis zu den Pflegeeltern längerfristig vielleicht auch Schaden nimmt? Ich weiß es nicht. Ich meine, mir ist klar, dass ich sie verletzt habe, aber ich meine, ich musste das ja situationsbedingt erklären. Aber warum hast du sie verletzt? Nur durch das Wort Pflegeeltern verstehe ich nicht. Sie sind doch deine Pflegeeltern. Ja. War das Verhältnis denn vorher gut zu denen? Nein. Also, was heißt nein? Ich meine, das ist jetzt global gesehen, aber ich meine, es war zum größten Teil, also es waren ziemlich viele Hürden dabei. Aber du würdest dennoch auch jetzt im Nachhinein sagen, ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe. Nein. Ich danke dir. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss, tschüss, Maike. Tschüss. Jetzt haben wir noch Daniel und Daniel ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Daniel, was bereust du denn nicht? Ich bereue nicht, dass ich in den letzten 4 Jahren, die ich durchgehend Auto fahre, dass ich 2000 Mark an Strafe bezahlt habe. Das ging für mehrere Blitzen auf, für ja Gurtpflicht bis zu sonstigen Kleinigkeiten, Stoppschild überfahren und also so Kleinigkeiten. Und, also du bist ein Verkehrsraudi. Ja, sozusagen, aber ich bin kein richtiger Raser, sondern ich fahre an den richtigen Orten und zu richtigen Zeiten schnell. Ich fahre nicht mit 120 um 12 Uhr mittags an der Grundschule vorbei, sondern ich weiß halt wann und wo, um 2, 3 Uhr nachts, wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre, ich bin gerade beim Freund, wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre, dann werde ich nicht mit einer 30er-Zone 50 fahren, 30 fahren, sondern 50, 60 halt, weil das kein Problem ist, weil kein Mensch auf der Straße ist. Aber weißt du, der Sinn von Gesetzen ist, besteht ja nun mal darin, dass sich alle verbindlich daran halten und nicht, dass jeder Einzelne das individuell nach seinen Vorstellungen interpretiert. Und so machst du das jetzt auch. Wenn da jeder jetzt so käme, hat der andere wieder ganz andere Begründungen und der vierte noch eine absurdere Begründung vielleicht. Ja, was heißt Begründung? Man muss das alles ein bisschen mit Sinn sehen. Wenn ich nachts um 2 Uhr nach Hause fahre, ist kein Mensch auf der Straße. Wie soll ich dann 30 fahren? Also tut mir leid, da sind die Gesetze für mich nicht der Menschheit zuliebe angepasst. Wie viel? Also ich halte langsam fahren immer ein gutes Gesetz der Menschheit zuliebe. Immer. Rigoros. Weil es einfach verhindert, weil es einfach Verkehrsunfälle und letztendlich Verletzungen und Tote verhindert. Wie viele Punkte hast du denn schon bekommen? Also Punkte habe ich jetzt, glaube ich, zurzeit 10. Genau wurde ich da gar nicht drüber aufgeklärt, aber 10 dürfen es wohl sein. Und du bist fest entschlossen, wie du jetzt auch gerade angekündigt hast, das weiter so zu praktizieren? Ja, ich bereue es sozusagen nicht. Also ich meine, es geht weiter. Das ist wie für mich so eine kleine Steuer, die man bezahlen muss an den Staat, weil er nun mal sein Geld machen will. Ich habe keinen Unfall hinter mir, ich habe nie jemanden verletzt. Hoffentlich haben wir dich bald vom Hals, dass sie dir den Lappen abnehmen. Doch, ja. Danke, weil du bist so einer, der letztendlich... Ich bin kein Raser. Nein, du bist kein Raser, aber was du jetzt gerade schon erzählt hast, finde ich schon ausreichend genug und verantwortungslos genug. Irgendwann passieren üble Dinge, wo du dich mit reinreißt und unter Umständen traurigerweise dann andere Leute auch. Und dann stehst du da mit deiner individuellen Philosophie, mit deiner Verkehrsphilosophie. Ja, aber mein Gott, man lebt nur einmal und solange Spaß macht und solange man vorsichtig vorausschauend fährt, muss man das selbst einschätzen können. Nein, ich finde, dass du das nicht selbst einschätzen sollst. Du sollst dich an die Richtlinien halten, an die Schilder halten und an die Gesetze halten. Ja, die Gesetze sagen auch, dass man kein Marihuana rauchen darf. Das ist auch so ein tolles Gesetz. Es geht immer weiter, in allen Ecken und Enden. Wir vergleichen jetzt mal nicht eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem Marihuana-Verbot. Ja, es gibt noch mehr. Also Gesetze an sich sind ja nicht immer... Ich wünsche nur sehr, wir müssen jetzt aufhören, Daniel. Ich wünsche nur sehr, dass du dieses Verhalten ein bisschen bedenkst. Damit wirklich nichts Schlimmes passiert mit dir und mit anderen. So. Wir müssen Schluss machen, Daniel. Alles klar. Ciao. Ciao. In der Technik, Luigi Rensinghoff, Hans-Jürgen Wilde Morgen offene Talkradiosendung in der Nacht von 1 Uhr bis 2 Uhr, wie ihr das kennt. Und das Bildtelefon, das Domian-Bildtelefon steht morgen in Düsseldorf im Tor 3. Von da aus könnt ihr mit mir per Bildtelefon telefonieren, damit ich euch endlich sehe, wie ihr so ausseht. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.